Innerhalb weniger Jahrzehnte katapultierte die Marktwirtschaft diese Länder vom Lebensstandard des Mittelalters in den Lebensstandard des 20. Jahrhunderts, der in vielen bereits früh industrialisierten Regionen schon in der Mitte der 1880er Jahre erreicht wurde. Die großen Rückschläge, Armut, Elend, Hunger und Not waren dann im 20. Jahrhundert die Folge des Sozialismus. Die Apologeten des Sozialismus taten genau das, was sie dem Kapitalismus vorwarfen. Sie führten ein System der Beraubung, ja des Massenmords ein. Der bis heute andauernde Angriff der sozialistischen Strömungen auf den Rechtsstaat schafft dafür die Voraussetzungen. Es war die schrankenlose Freiheit der sozialistischen Tyrannen, die usurpierte Freiheit zu Raub und Mord, die den Satz wahr machte, den man der freien Ordnung zum Vorwurf macht, die aber in Wahrheit das Markenzeichen der sozialistischen Tyrannei ist. Legende Nummer 5. Die Marktwirtschaft, wahlweise der Kapitalismus, verarmt die Menschen. Die Behauptung, dass die Menschen in einer Marktwirtschaft verarmen, ist nicht nur eine Lüge, sie ist auch an Dreistigkeit schwer zu überbieten angesichts der unbestreitbaren Tatsache, dass die Marktwirtschaft die einzige Wirtschaftsform ist, die es geschafft hat, die Armut der Menschheit zu besiegen. Sie wird auch nicht dadurch zur Wahrheit, dass die Feinde der Freiheit sie ständig wiederholen und die schlecht aufgeklärten und Indoktrinierten sie permanent nachplappern. Dennoch hält sich diese Lüge in den Köpfen vieler Menschen. Die Sozialisten haben sie im Zuge der Mensch-ist-der-Kapitalismus-Lüge erfunden und selbst wohlmeinende, aber schlecht informierte Menschen glauben, dass der Kapitalismus durch Gewerkschaften und Sozialstaat gezähmt werden müsse, um Massenelend und Massenarmut zu verhindern. Sie verwechseln dabei die Phänomene, die die Marktwirtschaft geerbt hat und die sich oft am Beginn einer marktwirtschaftlichen Entwicklung finden, mit dem Charakter des Kapitalismus. Das reicht von Niedriglöhnen über Kinderarbeit bis zu untragbaren hygienischen Zuständen in Arbeitervierteln und Fabriken. Es ist richtig, dass im frühen 19. Jahrhundert auch in den Städten ein teilweise enormes Elend geherrscht hat. In absoluten Kategorien und betrachtet aus der Perspektive des ungeheuren Wohlstands unserer Tage, den uns die Marktwirtschaft beschert hat, es ist auch richtig, dass in vielen Ländern der Welt bis zum heutigen Tag Armut und Elend an der Tagesordnung sind. Die entscheidende Frage ist jedoch, was ist die Ursache dieser Armut? Und hier zeigen sowohl der zeitliche Vergleich entwickelter Gesellschaften wie auch der Querschnittsvergleich von Gesellschaften untereinander, wie es sich empirisch betrachtet wirklich verhält. Beginnen wir mit der Betrachtung der Phase der Industrialisierung in der hochkapitalistischen Ordnung des 19. Jahrhunderts. Der Startpunkt dieser Entwicklung, die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, war davon geprägt, dass das Pro-Kopf-Einkommen sich seit der Antike nicht wesentlich erhöht hatte und dass es sich noch im 17. Jahrhundert für die Masse der Bevölkerung auf dem Niveau des Frühmittelalters bewegte. Der Grund dafür war sehr einfach. Das Pro-Kopf-Einkommen kann sich nur erhöhen, wenn die Produktivität steigt. Wenn jeder Einzelne mehr produzieren kann als zuvor. Die Grundlage dafür sind der technische Fortschritt und seine Übersetzung in den produktiven Prozess, ein Vorgang, den man heute als Innovation bezeichnet. Es genügt nicht, wenn jemand eine tolle Erfindung macht. Sie muss auch Eingang in die Welt der Produktion finden.